Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. It's not Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung.

Hallo, hier ist Andreas Kramer aus dem Radio Kiepenkerl Morgenteam. Wir im Münsterland geben im Beruf ja immer alles, sind fleißig, schlau und zuverlässig. Und daher finden wir, dass jeder Job seinen eigenen Radio Kiepenkerl Jobhit verdient hat, um die Kolleginnen und Kollegen mal so richtig zu feiern. Wir haben schon einige Jobhits produziert, zum Beispiel für Lehrerinnen und Lehrer. Lehrerinnen und Lehrer. Oder für Elektriker. Da funkt was, wenn er kommt. Er bringt die Spannung, hält den Strom, ob Lampe. Oder für Friseure. Hey, hey, Friseurinnen und Friseure. Ihr macht die Welt ein bisschen schöner. Mit jeder Strähne, jedem Schnitt, yeah. Ihr macht uns alle. Die Radio Kiepenkerl Jobhits gibt's in voller Länge in der App und im Web. Klickt radiokiepenkerl.de. Und für welchen Beruf sollen wir den nächsten Radio Kiepenkerl Jobhit produzieren? Wir sind gespannt und ganz offen. Schickt eure Vorschläge jetzt über die App oder das Web. Klickt radiokiepenkerl.de. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Looking in your eyes, I fall for every single time. I'm on my last one, drinking it down. Here I go now. See the gold I get on. Ooh, out of walking for sure. Ooh, striking like lightning. I just want timing. I can feel the head rush. Ooh, I don't want loss. Ooh, I'm on a timer. Trying to find. Keep control. Keep control of me. ist mehr Abwechslung. I was burning every candle, every hour of the night. Kept on searching high, low, here in the dark. I was hoping to escape and make a change here in my life. It only takes one little thing to light a spark. And you said, hearts break, life can knock you to the ground. Don't hang your head down, head down. You're still young, but know the best is yet to come. Don't hang your head down, head down. Don't hang your head. Something to get burned, but at least they keep me warm just for a while. I got these growing pains and problems. I got so much left to learn as I wander and I stumble through this life. I worry about the things I can't control. Oh, to the break of dawn. I think of all the things I'll never know. Oh, to the break of dawn. And you say, life can knock you to the ground. Don't hang your head down, head down. You're still young, but know the best is yet to come. Don't hang your head down, head down. Don't hang your head. So don't leave me waiting, I'm out of patience now. Something is waking, my mind is pacing, let it out. There's a sun setting over your shoulder, there's a world you don't know that you're so about. And if you stop for a second, it's over, so you you were Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf.